Bei seinem Streben um die Weltherrschaft bleibt der Jude möglichst vertarnt, nur wenigen Wissenden erkennbar. Erst nach dem Weltkriege ist er für die Völker deutlicher hervorgetreten, was er indes heute schon wieder bereut, denn er hat noch Zeit bis zum Beginn seines vermeintlichen tausendjährigen Reiches. Er spielt lieber noch unsichtbarer Oberer oder unsichtbarer Vater, der in dreifache Nacht gehüllt sein auserwähltes Volk und seine hörigen Mitarbeiter, die er straff in erkennbaren oder geheimen Systemen zusammenfasst, führt. Er tritt nur ungern und oft nur im letzten Augenblick hervor, um in dem Wirrwarr seiner Hörigen seinen Willen durchzusetzen. In seinem auserwählten Volke und in diesen Systemen herrschen finsterer Aberglaube, stumpfsinnige Verblödung, restlose Unterstellung, rücksichtslose Gewalt bis zur willensbrechenden Verängstigung und kaum ersinnbaren Grausamkeiten bei bedingungsloser Verschwiegenheit. Zu zynischer Ausnutzung willfähriger Kräfte treten mitleidloses Beseitigen derselben, nachdem sie ihre Schuldigkeit getan und, je nach den taktischen Erfordernissen des Augenblicks, Preisgabe früher verkündeter Grundsätze. Daneben finden wir aber auch zersetzendes Intrigantentum rivalisierender, herrschsüchtiger und feiger Ehrgeizlinge und Gruppen, die zum Beispiel durch verschiedene jüdische Organisationen, freimaurerische Hochgrade und Geheimorden aller Art und die Jesuiten gebildet werden, doch aber wieder wechselseitig voneinander durchsetzt und miteinander verbunden sind. Sie führen den Willen der Oberen durch und sind eins in dem Streben, sich den einzelnen Menschen und die Völker dienstbar zu machen. Sie wollen dabei aber möglichst viel für sich ergattern, um im letzten Ausgang den Platz neben dem unsichtbaren Vater zu bekommen, vielleicht ihn auch beiseite zu schieben und sich an seine Stelle zu setzen. Dazu fordern noch Mitarbeiter aus den Goyim-Völker Berücksichtigung, sowie dieses selbst, die ganz etwas anderes erreichen wollen. Dieses System ist erkünstelt. In dem Unvermögen, alle Verschworenen tatsächlich zu befriedigen und zu überwachen, zumal schließlich nur wenige eingeweiht sind, während die Mehrzahl Wege geht, die ihnen als die gewollten angegeben werden, wenn es nicht sogar absichtliche Abwege sind, liegen die großen inneren Hemmungen, die mit der wachsenden Zahl der Eingegliederten sich unheimlich mehren. Die Verständnislosigkeit gegenüber den aufbauenden, sittlich und seelischen Kräften ganzer Völker und einzelner freier Menschen unverdorbenen Blutes birgt die Gewähr, dass dieses System scheitern muss, wenn der unsichtbare Vater mit seinen Komplizen endlich auf die Drehscheibe gestellt gezwungen ist, sich den Völkern und einzelnen Menschen von allen Seiten zu zeigen. Sie selbst und ihr System sind so verbrecherisch, dass das Erkanntwerden ihren Untergang bedeutet. Heute glauben sie vielleicht noch dieses Wollen, die Herrschaft über proletarisierte, enteignete und entwaffnete Völker, denen ein Nationalkolorit fürs Erste gnädigst gelassen wird, in einer Weltrepublik zu erreichen, die den einzelnen, in Wirtschaftsprovinzen gegliederten Staaten eine geringe Autonomie gewähren will. Sie halten es vielleicht noch für möglich, dass die Armeen des Großorients von Frankreich und die Flotten der Vereinigten Staaten Nordamerikas die einst freien Völker und Staaten in Bann halten können und dass die Seelen der Menschen in diesem Völkerbrei zu dem Glauben des auserwählten Volkes gezwungen werden, der sich dann liberale katholische Kirche nennt und in Händen einer fest organisierten Pfaffenkaste liegen soll. Katholisch heißt allgemein. Solche Bezeichnungen hat den großen Vorteil, bis zum letzten Augenblick von den römisch-katholiken im Sinne ihres Glaubens missverstanden zu werden. Die vorliegende Schrift in Verbindung mit dem ersten Teil Vernichtung der Freimaurerei durch Enthüllung ihrer Geheimnisse zusammen mit wertvollen Schriften anderer Deutscher werden indes bewirken, dass im deutschen Volke und in anderen Völkern viele, wenn auch oft gegen ihren Willen, die Binde von den Augen genommen wird, die ihnen von den unsichtbaren Vätern und ihren Knechten, ohne dass sie es ahnten, angelegt wurde. Enthüllt wird die grauenvolle Verbrecherkaschemme der jüdischen geheimen Weltleitung. Enthüllt wird der lange Weg der weltgeschichtlichen Verbrechen an den Goyim-Völkern in den letzten 150 Jahren. Der gewonnene freie Blick wird das Gewissen aller Aufgeklärten wecken und sie veranlassen, tatkräftig gemeinsam mit dem Tannenbergbund den Kampf aufzunehmen für Arterhaltung, Freiheit und Frieden. Vor allem für eine sittliche Weltordnung im Völkerleben und ohne Unterlass Aufklärungsarbeit zu leisten. Wer nicht kämpft und aufklärt, ist mitschuldig an seinem und seines Volkes Untergang. Nie kann sein Gewissen ihn freisprechen, denn er weiß von nun an, wie sehr er durch Unterlassung sündigt und frevelt. Es wäre wahrlich eine schlechte Ausflucht dieses Gewissens, sich abseits stehend damit zu entschuldigen, dass ja die Geheimarchive der Juden, Freimaurer, Jesuiten, okkulten Logen und alle ihre Geheimschriften dem profanen Auge nicht zugänglich seien. Verbrecher machen keine Veröffentlichungen über ihre Verbrechen. Doch davon später. Das von anderen und mir, den Völkern, zugänglich gemachte Ergebnis, ergänzt durch die von schwerster Schuld zeugende Geheimniskrämerei, ist mehr Beweis, als es in der Regel ein Gericht für die Aburteilung eines verbrecherischen Komplottes zur Verfügung hat.